Lektion 6 Schule und Ausbildung Folge 6 Zwischenzeugnis Okay, okay. Ich bin halt einfach zu dumm fürs Gymnasium. Was kann ich denn dafür? Zu dumm? Nein, Simon. Zu dumm bist du nicht, zu faul bist du. Den ganzen Tag Skateboard fahren, Comics lesen und laute Musik hören, das kannst du schon. Aber lernen willst du nicht. Das ist das Schlimme. Na und? Lernen ist voll blöd. Was? Was sagst du da? Ich wollte Abitur machen, als ich so alt war wie du. Ich wollte studieren, aber ich durfte nicht. Ich musste raus und Geld verdienen. Und du? Hä? Bei mir ist es genau andersrum. Ich will nicht studieren, aber ich muss anscheinend. Simon, du weißt doch, wenn du heute einen interessanten Beruf willst, brauchst du Abitur. Interessanten Beruf? Zur Not kann ich ja immer noch Taxi fahren. Was? Ich unterschreibe das Zeugnis erst, wenn du dich bei mir entschuldigt hast. Da kannst du aber lange warten. Ich entschuldige mich nicht. Madre mia. Madre mia! Hey Simon! Simon! Simon! Was ist denn los? Was los ist? Heute gab's Zwischenzeugnisse. Und mein Erziehungsberechtigter muss das Zeugnis unterschreiben. Das fand er leider gar nicht komisch. Deine Noten sind nicht so toll, oder? Da, sieh's dir selbst an. Naja, 2 5, eine in Mathematik und eine in Deutsch. Das ist doch gar nicht so schlimm, Simon. Nicht so schlimm? Mit 2 5 bleib ich sitzen. Da muss ich noch ein Jahr länger auf diese blöde Schule. Interessiert dich das Gymnasium denn gar nicht? Nein, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist aber wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat. Das weißt du doch, oder? Ja, ja, trotzdem. Hör mal, es tut mir leid, dass du Stress in der Schule hast. Aber da hilft nur eins. Lernen, lernen, lernen. Wie soll ich das denn machen? In unserer ganzen Familie gibt's keinen, der Mathe kann. Wenn du willst, helf ich dir. Du? Du verstehst Mathe? Warst du denn auch auf dem Gymnasium? Und Mathe war mein Lieblingsfach. Was interessiert dich denn am meisten? Bio finde ich ganz gut. Englisch ist auch okay. Und Sport natürlich. Aha. Weißt du, bei uns zu Hause haben nur ganz wenige Kinder die Chance, auf ein Gymnasium zu gehen. Wirklich? Für die meisten Familien ist das viel zu teuer. Dann ist deine Familie also reich? Nein, nicht reich. Sagen wir so, meine Eltern sind nicht arm. Aber sie mussten sparen, damit ich auf eine bessere Schule gehen konnte. Ich bin ihnen dafür sehr, sehr dankbar. Du verstehst also, wie wichtig das Abitur ist. Mhm. Das finde ich schön, Simon. Weißt du noch, Papa, am Anfang wollte ich überhaupt nicht, dass wir ein Au-pair-Mädchen bekommen. Und jetzt? Jetzt bin ich richtig froh, dass Maria da ist. Na, siehst du. Sie hilft mir ab heute beim Mathe lernen. Oh, das ist aber wirklich sehr nett von ihr. Tja, für Mozart und ein bisschen Ruhe tue ich fast alles.